Ja, meine Leute und Katze. Ja, und das ist mal nicht die sonst so rieselige Katze, das ist die andere Katze. Die geht jetzt auch wieder. Gut. Ja, Happy Ogres Day, Leute. Nachdem ich ja schon das Lied für den Rainer rausgemeldet habe, kommt jetzt noch was für euch. Und zwar gibt es eine weitere Lesung der Geschichten des Rainer W., die ich zu meiner eigenen Schande noch überhaupt nicht kenne. Das ist auch eine ganz frühe Geschichte. Und ja, ich lese die jetzt sozusagen ebenfalls blind. Deshalb bin ich mal gespannt, was uns erwartet. Also Leute, ein Rainer Winkler Original Schatten von Rainer.W. Fängt gut an. Ein Schatten sieht mich an. Kein Gesicht und keinen Leib. Steh allein vor meinem Sein. Blick ins Dunkle dort und sehe, was ich nicht hatte gedacht. Eine Seele. Zwei Augen im Schatten. Doch kann das sein? Ich bin allein. Wie kann ich im Schatten etwas sehen, das dort nicht ist? Wie kann eine Seele an einem solch finstern Ort sein? Ihr merkt, es wird anscheinend philosophisch, wenn man das so nennen möchte. Es klingt mehr nach dem Auftakt für Weltschmerz. Ich wache auf. Mist, ich bin schweißüberströmt. Und ich bin entsetzt, denn das ist jetzt endlich mal, das ist das erste Mal, und ich habe ja lange darauf gewartet in der Jaruka-Geschichte. Das ist das erste Mal, dass ein Dialog ausgezeichnet ist. Ich fluche und stehe auf. Als ich ins Bad stapfe, glaube ich kurz eine Bewegung wahrzunehmen. Verwundert sehe ich zum Fenster, das offen steht. Hatte ich es offen gelassen? Es hat etwa 30 Grad, es könnte gut sein im Sommer, neue Zeile. Lasse ich auf die Fenster offen. Ich sehe mich kurz um, dann, als ich sicher bin, dass ich alleine bin, gehe ich ins Bad, um mich kurz mit kaltem Wasser abzukühlen und zu erfrischen. Ich sehe auf die Uhr an der Wand. Mist. Es ist kurz nach 1 nachts. Seit einigen Wochen schlafe ich schlecht. Ich bin eigentlich ziemlich unempfindlich gegen gruselige Situationen. Aber seit einigen Wochen träume ich nun schon denselben Mist. Ich bin allein in einer großen Halle und es ist außer mir niemand da. Es sind helle Lichter an und vor mir ein Schatten. Nur, dass mein eigener eigentlich hinter mir sein müsste. Woher also kam dieser Schatten, der vor mir aufrecht mitten im Raum stand, wie eine Person? Ich schimpfe mich einen Narren, wasche mir noch einmal übers Gesicht. Ja. Und seither nie wieder, nicht wahr? Trockne mich ab und gehe zurück zum Bett. Als ich mich hinlege, sehe ich zur Denke auf und frage mich, was ich machen soll. Wenn das weiter so geht, den Rest der Nacht, falle ich in einen unregelmäßigen Schlaf. Dass das Fenster, das offen stand, geschlossen war, als ich ins Zimmer zurückkam, habe ich nicht bemerkt. Deswegen schreibt er es hier. Storytelling Level 100. Ich gehe einen Gang entlang und höre meine Schritte hallen. Doch da sind andere Schritte, die etwas leichter als meine schweren Schritte klingen. Und sie müssen unmittelbar hinter mir sein. Ich drehe mich um und blicke in zwei leuchtend weiße Augen, die so hell sind, dass ich meine schließen muss. Im gleichen Moment wache ich auf, fahre aus dem Schlaf und stoße etwas von meinem Bett, das neben mir gelegen hat. Voller Angst springe ich auf und sehe mich um. Irgendein Ding zappelt auf dem Boden unter den Bettlaken. Was steht als erstes auf eurer Liste, wenn ihr sowas von Rainer hört? Ratten, Kakerlaken, weiße Riesenspinnen. Ich springe über die Kreatur. Das will ich sehen, Rainer, dass du noch über irgendetwas. Du möchtest das auch sehen? Ja, das ist gut. Würde aber nicht passieren, Luna. Ich springe über die Kreatur und renne zum Lichtschalter. Das Ding steht nun. Und taumelt umher, das Laken noch auf dem Kopf. Wenn es einen Kopf hat, rein, dann ist es wohl kaum ein Ding. Und dann könnte man auch erkennen, was es ist, wenn man nicht, nun ja, deine nicht vorhandenen Denkstrukturen besitzt. Es scheint flüchten zu wollen, denn es wankt in etwa in die Richtung des Fensters. Dass ich erst jetzt bemerke, wie der geschlossen war, dann schreib es doch nicht vor ein paar Sätzen dahin, du. Ja, ich weiß, Leute, das sollte bestimmt die Spannung heben, die gar nicht vorhanden ist. War dieses Ding, also in einer Geschichte, in die man Spannung bringen möchte, sollte man Ding nicht so inflationär beziehungsweise gar nicht verwenden, war dieses Ding, ich muss das so lesen, das ist groß geschrieben, die ganze Zeit bei mir im Zimmer, seit ich aus dem Bad kam, Punkt. Ich sehe mich um, aber es ist nichts in Reichweite, was ich als Waffe herhalten kann. Also entschließe ich mich zu blüffen. Da steht er so, gar nicht nichts für. Eine andere Wahl habe ich nicht. Ich weiß ja nicht, womit ich es zu tun habe. Ich schreie also mit aller Macht. Stehen bleibe! Oder ich erschieße dich. Ja, kennt man von den Hähnen vom Tor. Die Kreatur bleibt abrupt stehen und schreit kreischend, nicht schießen, bitte nicht! Verwundert gehe ich auf die Kreatur zu, nun ohne Angst. Ich glaube, diese Stimme schon mal gehört zu haben. Und das war vieles, aber sicher kein Monster, wie ich erst angenommen hatte. Wann, in welcher Situation, wenn man vom Alter her jenseits der, ich weiß nicht, 5 Jahre alt ist, hält man denn etwas, das unter einem Bettlaken herumwankt und flüchten will, für ein Monster? Obwohl das plötzliche Auftauchen dieser einen speziellen Person mich noch mehr in Verlegenheit und Angst versetzen würde. Familienmitglieder? Oder Schuldeneintreiber? Gerichtsvollzieher? Polizei in Zivil? Jeder Hater, der dir einfällt? Und ich wiederhole Ratten, Kakerlaken und Riesenspinnen. Also. Ich nehme das Laken von der Person und? Fragezeichen. Mist, ich hatte es befürchtet. Ami, was zur Hölle? Ich besinne mich eines Besseren, weil ich Hölle in der Situation echt nicht gebrauchen wollte. Ja, wir kennen das, Rainer flucht nicht so gerne. Und sage statt desen, Ami, was tust du hier? Ich lege das Laken aufs Bett. Wie passiert das eigentlich? Ich meine, ein Laken, das ist keine Bettdecke. Wenn die vorher neben ihm gelegen hat, ich nehme an, unter einer Bettdecke, vielleicht auch auf der Bettdecke, aber jedenfalls ist es doch sehr unwahrscheinlich, dass es möglich ist, dass er sie gerade aus dem Bett geschubst hat nach dem Aufwachen. Luna, musst du jetzt auf Toilette gehen? Es gibt 3 Toiletten in dieser Wohnung. Nimm doch die im Bad. Ja, es ist gut, dass ihr sie nicht pieseln hört auf der Aufnahme, sondern nur ich. Das ist, ja. Ja, jedenfalls, aber sie lag ja auf jeden Fall neben ihm und er hat sie runtergeschubst im Schlaf. Das ist ja völlig unwahrscheinlich, dass sie dann plötzlich das Laken über dem Kopf haben kann. Das ist ja auch nur sowas, dass... Luna, mach mal nicht so viel Kratze, Kratze. Du vergräbst sowieso gar nichts. Ah, wir graben doch mal in Streu. Das ist ja schön. Das macht sie jetzt bestimmt nur für die Aufnahme, damit sie beweisen kann, dass sie das kann. Normalerweise gräbt sie nicht im Streu, sondern sie kratzt an der Wand der Toilette. Was total viel Sinn macht. Ja, Mau! Hab ich gehört! Und jetzt? Ja, jedenfalls, das ist doch nur was Rainer aus irgendeiner, was weiß ich, Kinderserie hat oder so. Wo solche Dinge passieren, aber halt nicht in der Wirklichkeit. Das zeigt mal wieder Rainers Denkweise. Und seine große Fantasie. Ich lege das Lacken aufs Bett. Als ich mich umdrehe und sie ansehe, bemerke ich mit einem Schreck, dass sie nichts anhat. Oh Gott, wird das so eine Geschichte. Ich drehe mich um und deute auf das Laken. Los, bedecke dich bitte und dann setz dich. Du hast dir das Laken doch weggenommen. Du könntest es ihr doch jetzt ganz einfach wieder reichen, weil du ja, wenn ich das richtig sehe, jetzt zwischen ihr und dem Laken stehst. Sei mal Gentleman, Rainer. Ich höre, wie sie sich hinter mir bewegt. Auf einmal spüre ich sie meinen Rücken berühren. Ist euch das genauso unangenehm wie mir gerade? Ich mache einen Schritt vor und sage nochmal, du sollst dich bedecken. Ich höre das Laken vom Bett gleiten und als ich mich umdrehe, sitzt sie mit gesenktem Blick da. Ich seufze und fahre mir mit der Hand durchs Haar. Ja, die Geste kennen wir, danke. Nach einer Weile sieht sie mich an, sieht aber sofort wieder weg, ihr Gesicht läuft rot an. Worüber ich mich erst gar nicht wundere, ich meine, immerhin hatte ich sie gerade dabei erwischt, wie sie neben mir lag und bei mir eingebrochen war. Ja, das schockiert diese ja total. Wenn sich Rainer was wünschen würde heute, ne? Dann, dass eine nackige Frau bei ihm einbricht und sich neben ihn aufs Bett legt. Ich breche das Schweigen, als ich frage. Punkt. Warum bist du bei mir eingebrochen? Punkt. Sie sieht mich wieder kurz an, wird so, dass überhaupt noch möglich ist, noch röter. Der Schlafmangel und diese blöde Lage machen mich etwas träge im Kopf. Ach, daran liegt das die ganzen Jahre. Nun langsam bemerke ich allerdings, dass ich nicht die Shorts trage, die ich sonst beim Schlafen anhabe. In einem Land vor unserer Zeit, als der Rainer noch Unterhosen trug. Ach, es muss lange her sein. Überrascht sehe ich sie in den Spiegel Was? Ja. Überrascht sehe ich in den Spiegel an der Kommode und bemerke, dass ich wirklich nackt vor ihr stehe. Meine Shorts liegen auf dem neben ihr. Ah ja. Ich lasse einen lauten Fluch los, der sie zusammenfahren lässt. Was hast du hier gemacht? Das frage ich mich auch. Wenn Rainer neben euch liegt, ich weiß, diese Vorstellung ist das Schlimmste, was euch passieren kann, vermutlich. Oder steht zumindest sehr hoch oben auf eurer Liste. Aber wenn Rainer neben euch liegt und ihr wolltet versuchen, ihm die Unterbuchs auszuziehen, wie soll denn das gehen? Ohne dass der aufwacht. Also selbst wenn ihr den, ich weiß nicht, mit dem Zeug, was sie in Zoos benutzen, um so Elefantenbullen mal kurz zu sedieren. Ja, selbst wenn ihr dem das verabreicht hättet, den kriegt ihr doch nicht mal rumgewuchtet alleine. Ich nehme die Shorts und ziehe sie schnell an. Ich bin vermutlich noch röter als sie. Hast du mich ausgezogen? Ich sehe sie wütend an. Wenn ich irgendwas nicht leiden kann, dann das, wenn solche Aktionen ohne mein Wissen geschehen. Na klar. Das Problem ist ja nicht, dass er ausgezogen wurde, das Problem ist, dass Rainer nicht die Kontrolle hat. Ich sehe auf die Uhr, es ist etwa 2:30. Das stimmt nicht mit dem und dem ständigen auf die Uhr sehen. Ich fluche erneut. Ich denke kurz, dass ich in einer halben Stunde zur Arbeit muss. Na klar doch. Selbstständiger Schichtarbeiter. Dann fällt mir ein, dass ja Sonntag ist. Bei dir ist jeden Tag Sonntag. Das spielt also keine Rolle. Um Ruhe zu tanken, atme ich ein paar Mal tief ein. Er hat noch jemand außer mir heute an seinem Ehrentag den Geburtstags-Meltdown von 2019 im Sinn bei dem tief einatmen? Jetzt schon, hoffe ich. Dann sehe ich sie an und frage mit ruhigerer Stimme noch einmal. Ich sehe sie an und sie nickt langsam. Daraufhin sage ich nur ein Wort. Warum? Sie reagiert nicht. Ich fluche nochmal. Hör zu, ist dir klar, dass das eine Straftat ist? Sie nickt wieder. Genau wie der Rainer, wenn man ihn sowas fragt. Mache ich aber trotzdem, sagt er dann. Ein erneuter Fluch. Verdammt, kannst du bitte mal was dazu sagen? Sie schluchzt. Fuck. Den Ausdruck konnte ich mir nicht verkneifen. Sie ist bei mir eingebrochen und jetzt heult sie wegen mir auch noch. Dieses Vorgehen ist abstrus. Ich drehe mich um, mache mir in der kleinen Küche einen Cappuccino. Wohnt der woanders? Er meint wahrscheinlich keine Küche, er meint die Ecke mit dem Waschbecken und der Maschine, die da steht. Mit den Tassen drehe ich mich zu ihr um und drücke sie ihr in die Hand. Beide? Das bereue ich, denn als sie sie nahm, fiel ihr das Laken über die Schultern. Genervt fragte ich, hast du deine Kleidung hier? Sie schüttelt undeutlich den Kopf. Ich möchte mal hervorheben, dass der Autor uns an dieser Stelle tatsächlich erklären möchte, dass die gute Ami jetzt von wo auch immer sie wohnt, nackt hergekommen ist. Oder meinetwegen ist sie auch angezogen gekommen, aber unterm Fenster des Rainer. Da hat sie sich dann entkleidet und hat das alles draußen liegen lassen und ist dann nackt durchs Fenster geklettert. Ja. Bitte sag doch ja oder nein. Ihre helle Stimme hört sich angenehm an, als sie mit ersticktem Ton flüsterte, nein. Jetzt denkt bitte doch mal alle zurück an irgendein Mädel oder irgendeine Frau. Ich möchte ja gar nicht über das Alter beider Protagonisten spekulieren. Nicht nachdem ich Sex im Mittelalter gelesen habe. Denkt doch mal bitte an irgendein Mädel und eine Frau, die mal so richtig vor sich hingeheult hat und die dann irgendwas geschluchzt hat. Wie angenehm hat sich das von der Stimme angehört. Und ja, Leute so ungefähr wie ich, die meine Stimme nicht mögen. Ich weiß. Ich wollte es nur mal gesagt haben. So, ich finde ja, im Normalfall hören wir heulende Mullen uns an wie angeschossene Babyrobben. Wieder ein Fluch, bei dem ich mir dachte, dass ich wohl an diesem Abend für mein Leben genug geflucht habe. Gehe zur Kommode, hole ein Shirt und Shorts heraus. Ein T-Shirt auch, bitte. Und reiche sie ihr in. Diese fehlende Kommasetzung macht mich wahnsinnig. Und herausreiche sie ihr, die werden dir vermutlich ein wenig zu groß sein, aber sie müssen für den Moment genügen. Ich reiche sie ihr und drehe mich um, während sie sich, während, und drehe mich um, während sie sich anzog. Und diese Zeitenwechsel sind auch ganz fantastisch. Als ein leises piepsiges Okay kam, drehte ich mich um. Sie saß wieder auf dem Bett. Ich reichte ihr erneut die Tasse, nahm meinen Stuhl und setzte mich ihr gegenüber. Fortsetzung folgt. Ankündigungslord? Weil dahinter stehen Klammern? Eventuell. Ja, seitdem konsequent durchgezogen. Ja, schade, ich hatte mir mehr erhofft. Kann man machen? Kann man auch lassen? Ich bin ein bisschen enttäuscht. Wie fandest du die Geschichte, Luna? Das stimmt. Das ging mir auch so. Ja, ich weiß. Ich hatte mir auch mehr erhofft.